كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت أي فعل ثبت أنه إبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك وتنديد. Jede Tat, bei der wir erfahren, dass es sich um eine Ibadah handelt, jede Tat, bei der wir wissen, dass es sich um Ibadah handelt, wenn man sie Allah macht, subhanahu wa ta'ala, ist das Tawhid. Wenn man sie aber jemand anderen macht, ist das Schirk und Tendid. وشروقا غزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التحيي. Angst ist Ibadah. Wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala Angst hast, auf diese Art und Weise, dann ist das Tawhid. Wenn du aber von jemand anderen Angst hast, auf eine Art und Weise, auf wie du nur von Allah subhanahu wa ta'ala Angst haben darfst, dann ist das Schirk. Und du bist ein Muschrik, hast deine falsche Gottheit, Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا. Was heißt Tawakkul? Verlassen, sich verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Manche haben gesagt, Vertrauen. Wir können beides benutzen, aber verlassen, sich auf jemanden verlassen, in diesem Fall sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, das ist eine der größten und der wichtigsten Ibadat. Wenn wir das inshallah wa ta'ala verstehen, oder besser gesagt, alle diese Sachen, die Taten des Herzens, wie die Liebe und die Angst und die Hoffnung und das Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala, und so weiter und so weiter. Alle diese Sachen sind miteinander verbunden. Wenn eine Sache nicht stimmt, bist du schon auf dem falschen Weg. Und hast den falschen Kurs eingeschlagen. Për hijabin tënd, jo për Zotin jo, asgjë mos ndrysho. Me të Islami ty të mbron, dashurinë Allahut të adhuron. Pasuri për ty është nderi yt, bukuri për ty është morali. Dhe let flasin gjithata për hijabin tënd, jo për Zotin jo, asgjë mos ndrysho. Po adhjën hit, o men jellil felahadja leh, shedu en la ilaha illallah, wahdahu la sharika leh, wa ashadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Vorige Mal haben wir über die Liebe, die Angst und die Hoffnung gesprochen, als drei Elemente oder Komponente des, der Ibadah. Also die Ibadah, Gottesdienst oder jede gottesdienstliche Handlung, alles was du für Allah subhanahu wa ta'ala machst, muss auf was aufgebaut sein? Oder der Sebeb, die Ursache, wieso du diese Tat für Allah machst, ist die Liebe zu Allah und die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und vor seiner Strafe und die Hoffnung. Auf was hoffst du? Auf Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Wir haben gesagt, heute werden wir inshallah ta'ala über At-Tawakkul sprechen. Was heißt Tawakkul? Verlassen. Verlassen, sich verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Manche haben gesagt, Vertrauen. Wir können beides benutzen, aber verlassen, sich auf jemanden verlassen, in diesem Fall sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, das ist eine der größten und der wichtigsten Ibadat. Wenn wir das inshallah ta'ala verstehen, oder besser gesagt, alle diese Sachen, die Taten des Herzens, wie die Liebe und die Angst und die Hoffnung und das Verlassen of Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so weiter. Alle diese Sachen sind miteinander verbunden. Wenn eine Sache nicht stimmt, bist du schon auf dem falschen Weg und hast den falschen Kurs eingeschlagen. Verstehst du mich? Barakallahu fikum. Ja? Wenn die Liebe stärker ist, oder besser gesagt, wenn du nur aus Liebe Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, wo wird dein Ende sein? Ja? Die Sekten der Mushrikin. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Ja? Wie zum Beispiel die Sufi-Sekten sagen, ja? Wenn ich Allah anbete aus Angst und aus Hoffnung, dann soll Allah mir niemals das Paradies geben. Ja? Deswegen bete ich Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Ja? Aus Liebe. Nur aus Liebe. Bei den Khawarij haben wir gesehen, dass ihre Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala so sehr, so groß war, dass sie die Hoffnung verloren haben. Die Khawarij. Ja? Ihre Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala war so groß, dass sie die Hoffnung verloren haben. Deswegen bei denen, wenn du eine Sünde machst, bist du sofort ein Kafir. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Eine Sünde, du bist Kafir. Das ist keine lustige Sache. Das ist eine traurige Sache. Weil wir in unserer Zeit viele Leute sehen, die einst, also am Anfang ihres, sozusagen, als sie Talibul Ilm waren, am Anfang von Talibul Ilm, als sie am Anfang waren von Wissen suchen, ja, sich das islamische Wissen aneignen, am Anfang hat, also gleich am Anfang hat es der verfluchte Shaitan geschafft, sie, ja, zu überlisten. Oh, Mashallah, du hast jetzt was gelernt, du kannst, Mashallah, sehr, sehr gut Koran rezitieren, du hast einige Hadithe gelernt, Mashallah, dich hat Allah auserwählt, dass du den Koran und die Sunna verstehst und die anderen verstehen es nicht. Ja? Und dann wird er was? Hochmütig und überheblich und er glaubt, er ist etwas Besonderes. Aber er ist nicht etwas Besonderes. Dass er Islam praktiziert oder dass er Islam angenommen hat, das ist nicht, weil er etwas Besonderes ist, sondern das ist nur einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala Gnade zu ihm. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Nur Allahs Gnade, dass du Muslim bist. Es ist nicht, weil du etwas Besonderes bist. Weil du aus, keine Ahnung, aus einem besonderen Fleisch und Blut bist. Ja? Deswegen bist du Muslim. Nein. Fleisch und Blut spielt hier überhaupt keine Rolle. Hautfarbe und was weiß ich. Der Reisepass, den du trägst, spielt absolut keine Rolle. Einzig und alleine Allahs Gnade, der Baraka Ta'ala, dass du ein Muslim bist. Und viele Leute, er beginnt Islam zu lernen, dann guckt er nicht auf das, also das Wichtigste bei einem Muslim ist was? Das Herz. Die Taten des Herzens. Weil wir haben gesagt, der Iman bei Ahli Sunnah wal Jama'ah ist was? Al-Qawlu bil Lisan. وَإِتِقَادُ بِالْجِنَانِ وَأَمَلُ بِالْجَوَارِهِ وَالْأَرْكَانِ أهل السنة والجماعة sagen, der Iman ist die Aussage mit der Zunge und der Glaube mit dem Herzen, die Bezeugung mit dem Herzen und die Taten. Mit den Organen sozusagen. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, der Iman ist was? Ist Amel, nur die Tat. Iman ist Tat. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Was bedeutet Tat? Taten der Extremitäten, also der äußerlichen Organe und Taten des Herzens. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Deswegen sagt der Prophet, in dem Körper gibt es einen Fleischklumpen, ein Organ, wenn der gesund ist, ist alles gesund. Der ganze Körper ist gesund, aufrecht. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn dieser Teil im Herzen kaputt ist, dann ist der ganze Körper krank. Deswegen reden wir über diese Sachen, die Taten des Herzens. Er hat Islam angenommen. Er hat Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber er hat seinen Herrn, Tabaraka ta'ala, nicht kennengelernt. Durch was? Durch was lernt man Allah subhanahu wa ta'ala? Durch die Träume? Ja? Oder durch ein gutes Gefühl? Was die Leute, ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Was heißt ein Gefühl? Ich habe kein gutes Gefühl. Was machen wir jetzt? Du hast ein gutes Gefühl und ich habe kein gutes Gefühl. Was machen wir jetzt? Machen wir nach dem, was du, nach deinem Gefühl oder nach meinem Gefühl? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Also die Gefühle haben hier absolut keinen Platz, dass wir uns nach diesen Gefühlen richten. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann was? Kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, wenn ihr an Allah und an den jüngsten Tag. Den jüngsten Tag, der Tag des Gerichts, wenn ihr an den glaubt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, wie lernst du deinen Gott, der Barakatallah, kennen? Durch Koran und Sunna. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Leute nicht, nein. Er hat einige Sachen aus dem Islam gelernt, Alhamdulillah, einige Hadith, hat sich den Bart wachsen lassen, hat sich die Hose gekürzt. All das ist Wajib, das ist Pflicht, zweifellos. Aber der Islam ist nicht das. Der Islam beginnt wo? Im Herzen. Ja? Wenn das Herz, wenn du die Akida richtig lernst, dann wirst du sehen, was dieser kleine Mann, dieser schwache Körper, er hat nicht einmal 40 Kilo, er hat kein einziger Muskel, ist richtig, wie sagt man das? Aufgebaut. Aber dieser kleine Mann macht Sachen, die kannst du dir nicht vorstellen. Mit was? Die Stärke des Imans. Die Stärke des Herzens. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Welcher Sahabi war einer der kleinsten unter denen? Einer der kleinsten. Sie haben ihn über die Mauer in den Garten des Todes reingeworfen. Bei den Murtadin. Die Abtrünnigen von Musaylima. Musaylima, der Lügner, der sich als Prophet ausgegeben hat. Und Abu Bakr radiallahu anhu hat sie bekämpft. Bis sie nicht wieder zurück zu Islam gekommen sind, oder? Allahs Schwert. Wer war er? Abdullah. Esch? Bara. Abdullah. Bara ibn Malik, radiallahu anhu. Bara ibn Malik, die haben Speere genommen, Lanzen, haben darauf einen Schutzschild gegeben. Dann ist er drauf geklettert, dann haben sie ihn über die Mauer geworfen. Hinter der Mauer, wie viele Murtadin waren? 20.000. Er ist rübergesprungen, er ganz alleine. Hat mit den Leuten ein bisschen gekämpft, bis er nicht die Tore der Stadt aufgemacht hat. Dann sind die Sahaba reingegangen und haben die ganze Fitna, Alhamdulillah, mit Koran und mit Sunna beendet. Aber dieser eine kleine Mann, wer hätte das gedacht, dass er schwach, Knochen und so weiter, dass er so etwas schafft, mit einer richtigen Akida. Auf der anderen Seite, wie viele Leute haben wir gesehen, er hat so einen langen Bart, kurze Schnurrbart, mashallah, wenn du seine Gelabia siehst, die ist mashallah, Mitte von Schienbein. Er hat in seiner Tasche einen Miswak und einen Kamm. Kugelschreiber, das ist nicht Sunna, aber ein Kamm und Miswak ist Sunna und der mashallah befolgt die Sunna und tut sich mit schönem Duft einschmieren und sein mashallah. Aber wenn du ihn fragst, zum Beispiel über die Tawarit, die arabischen abtrünnigen Herrscher, Was wird er sagen? Wir müssen denen gehorchen und bla bla bla und bla bla. Warum? Weil das Herz kaputt ist. Man hat es geschafft, sein Herz zu kaufen. Für Rialat. Für Rial und für Dinar und für Euro. Und für Dollar. Ich habe euch erzählt über Sheikh Brandley, dieser Sheikh Effendi, britischer Hoja. Habt ihr den gesehen? Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Britische Soldaten in Afghanistan. Und die haben mit sich einen Hoja gebracht. Er trägt diesen Wüstensturm-Tarnanzug. Britische Tarnanzug hat er. Und auf Kopf hat er diese Hoja-Kappe. Und er betet vor für die angeblichen Muslime in der britischen Armee, die gegen die Taliban kämpfen. Und dann wird jemand sagen, ein Sheikh, ein... Das ist kein Scheich, das ist ein Scheitan. Wallah, ein Scheitan. Versteht ihr mich? Deswegen das Wichtigste sind die Taten des Herzens. Wir erwähnen das immer wieder, damit die Leute das nicht verstehen. Weil die Leute das nicht verstehen. Und damit die Leute sich nicht nur auf das Äußere konzentrieren. Wenn das Herz sauber ist, Wallahi, immer wenn du hörst, Ya ayyuhalladhina amanu, o ihr Gläubigen, Oh, die ihr glaubt, wenn du irgendwo im Koran hörst, was sagen die Mufassirun? Wenn du hörst, dass Allah irgendwo im Koran sagt, ja, ihr Ladine Amenu, oh ihr Gläubigen, oh die ihr glaubt, dann hör gut genau zu. Hör zu, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Weil entweder ist es etwa ein Befehl, damit du es machst, oder es ist ein Verbot, damit du dich davon fernhältst, von dieser Sache fernhältst. Oder es ist eine Geschichte über die früheren Völker und Propheten, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala beibringen möchte, dass du es weißt. Entweder es ist ein Befehl oder ein Verbot oder eine Geschichte der früheren Propheten und Völker, damit du daraus eine Lehre ziehst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Einer, dessen Herz kaputt ist, einer, der nicht weiß, was Angst ist, er wird mehr Angst haben vor den Geschöpfen als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er irgendwo hört, ja, ayyuha alladhina amanu, o ihr Gläubigen, dann wird er die Sache abwiegen. Wenn er mehr Angst hat vor den Kuffar, vor den Geschöpfen, dann wird er sagen, wallahi, das gilt nicht für mich, ich bin. Und schon hat er dieses ja, ayyuha alladhina amanu, o ihr Gläubigen, hat er schon verlassen. Weil er Angst hatte vor den Kuffar. Hätte er Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er sich gehört, dann würde er über die Menschen gar nicht denken. Dann würde er sagen, wallahi, Allah befehlt das, ich werde es machen. Die Liebe, liebt er mehr seine Frau und seinen Vater und seine Mutter oder Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten? Allah sagt dir, ja, ayyuha alladhina amanu. Und du, jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Ja, meine Frau, wenn ich es mache, wird mich verlassen. Ich liebe sie aber so sehr. Mein Herz ist verrückt nach ihr. Sozusagen. Ah, du kennst dich aus. Oder liebe ich mehr Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten? Und ich mache das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Was Allah sagt in einer Aya, ja, ayyuha alladhina amanu, o ihr Gläubigen, o die ihr glaubt, was erhoffe ich mir von dieser Tat? Wird Allah subhanahu wa ta'ala mir seine Gnade erweisen? Wird er mir seine Sünden, wird er mir meine Sünden verzeihen? Wie werde ich ins Paradies kommen? Werde ich ihn sehen, tabarak wa ta'ala? Wird er mich vor dem Feuer in Jahannam beschützen, tabarak wa ta'ala? Oder sollte ich lieber etwas anderes machen und auf die Menschen meine Hoffnung setzen? Die Menschen werden mir vielleicht und so weiter und so weiter. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn man diese Sachen nicht richtig genannt hat, wird man alles andere falsch verstehen. Zum Beispiel, wir sprechen jetzt über ein Fundament unserer Religion. Ohne diesen Fundament bist du kein Muslim. Und das ist zum Beispiel das Lossagen von den Kuffar in ihrer Religion. Jetzt kommen wir zu diesen drei Sachen. Angst, Liebe und Hoffnung. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ayyuha alladhina amanu. Ja, ayyuha alladhina amanu. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Surah At-Tauba. Ja, ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr Gläubigen, Allah spricht uns an, weil wir sagen, wir sind gläubig, wir glauben an Allah und an den Propheten alayhi salatu wa salam, und wir glauben an das jüngste Gericht, dass wir vor Allah stehen werden. Wie Allah also spricht uns an und sagt, o ihr Gläubigen, o die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder als eure Awliya, Freunde und Geliebte und Schützer. Und seid ihr nicht ihre Beschützer und Helfer? Innigste habul kufre alal iman. Wenn sie lieber den Kufr haben als den Iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Diejenigen unter euch, die sie als ihre Helfer und Beschützer nehmen, obwohl sie den Kufr lieben und den Kufr verteidigen und mit den Kuffar gegen Islam kämpfen, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Das sind die wahren Ungerechten. Jetzt kommst du und sagst, Wenn ich mich von meinem Vater und von meinem Bruder und von meinem Sohn und von meiner Frau und von meiner Familie und von meinem Stamm und von meiner ganzen Nation und von meiner Flagge, egal welche Farbe sie ist, wenn ich mich von denen lossage, dann habe ich ein Problem. Dann kommt die Angst. Hast du mehr Angst vor den Menschen, vor den Geschöpfen oder hast du mehr Angst vor Allah? Und du wirst sagen, ich habe Angst vor Allah, Allah wird mich schon beschützen. Ich sage mich von all diesen Kuffar los. Zum Beispiel. Oder die Liebe. Ich liebe meinen Vater, ich liebe meinen Bruder, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Aber Allah befiehlt mir, dass ich mich von denen lossage. Er befiehlt mir. Nee, es ist nicht etwas, ich kann es mir aussuchen. Ja, ayyuha alladhina amanu. Ja, ayyuha alladhina amanu. La tattakhidhu aba'akum. وأبناءكم كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي gläubigen oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sag, sprich sie an, Muhammad, sag den Gläubigen, wenn euch eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Familien und euer Vermögen und euer Handelsgut und eure Häuser und wenn all das, wenn ihr das mehr liebt als Allah und seinen Propheten und den Dschihad fi sabilillah, dann wartet ab, bis Allah seine Entscheidung getroffen hat. Und du kommst jetzt, du liebst das alles, du liebst es, aber liebst es mehr als Allah? أحب إليكم من الله ورسوله. Wenn euch das alles lieber ist als Allah und sein Prophet, وجهاد في سبيله und der Jihad auf Allahs Wege, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dann wartet nur ab, bis Allah seine Entscheidung getroffen hat. Allah droht hier. Was machst du? Liebst du mehr diese weltlichen Sachen oder liebst du mehr Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Wenn du diese weltlichen Sachen doch nimmst, was erhoffst du dir, wird denn passieren? Glaubst du, du wirst siegen am Ende? Glaubst du, du wirst... Du wirst dich retten. Nein, Wallah, du wirst dich nicht retten. Das sind alle diese Sachen, bei denen sogenannte Muslime in Irre gegangen sind. Die große Angst vor den Geschöpfen hat sie dazu gebracht, dass sie nicht auf Allahs Wörter hören. Der Barak wa Ta'ala. Die Liebe zu den Geschöpfen hat sie dazu gebracht, dass sie nicht auf Allah und auf seine Propheten a.s.w. hören. Versteht ihr nicht, Barak wa Fikum? Das ist diese gefährliche Sache. Inshallah ta'ala. Heute haben wir gesagt, sprechen wir über Tawakkul. Ja? Das, was? Verlassen. Verlassen. Oder, wie manche sagen, Vertrauen. Wir haben gesagt, in der arabischen Sprache bedeutet Tawakkul, sich an etwas anlehnen. Ja? Sich auf etwas stützen. Ja? Zum Beispiel, ich sage zu dir, oh Allah, ich vertraue dir. Ja? Oder ich verlasse mich auf dich, dass du das und das machen wirst. Ja? Das ist im weltlichen Sinne. Ich verlasse mich auf dich in einer Sache, bei der ich weiß, dass du wirklich die Möglichkeit hast, das zu erfüllen, was du mir versprichst oder was ich dir anvertraut habe. Ich vertraue dir an, keine Ahnung, du wirst dieses Haus bauen in so und so vielen Tagen. Ich zahle dir im Voraus und ich verlasse mich auf dich, dass du mein Haus fertig machst. Ja? Dieses Vertrauen ist eine erlaubte Art, dass du dich auf jemanden verlässt. Es gibt mehrere Arten von Verlassen. Die eine ist Ibadah, Gottesdienst. Das eine ist Schirk. Und das dritte ist das, was wir gerade erwähnt haben, ist erlaubt. Also in welchem Sinne, dass du dich auf jemanden verlässt, in Sachen, die er wirklich die er machen kann. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber da ist ein dünner Spalt ist da, oder eine Trennwand. Und man darf diese zwei Sachen nicht vermischen. Okay, Barakallahu fikum. Naam. Shar'an, in der Scharia bedeutet Tawakkul, i'timadul kalb, dass sich dein Herz auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Dass sich dein Herz auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt. Du sagst, ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich verlasse mich mein Herr, ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Das bedeutet, du machst nur das, was in deiner Macht steht. Nur das, was in deiner Macht steht. Wie zum Beispiel, du bist krank. Du bist krank. Oder sagen wir mal, dein Kind ist krank. Und du bringst es zum Arzt. Du verlässt dich, dass dein Kind gesund wird. Auf wen verlässt du dich hier? Auf Allah oder auf den Arzt? Ja. Du verlässt dich auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass dein Kind gesund wird. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Diese Sache aber wirst du erfahren, nur wenn du in ein Problem gerätst. Weil jetzt keiner wird hier sagen, ja, ich verlasse mich auf den Arzt. Ha? Dann werden wir sagen, dann bist du ein Kafir. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Keiner wird sagen, ich verlasse mich auf den Arzt. Alle werden sagen, ich verlasse mich auf Allah. Aber wenn du ein Problem hast, erst in diesem Moment kannst du erfahren, ob dein Verlassen auf Allah richtig ist oder falsch. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Zum Beispiel, du verlierst dein Kind hier auf der Straße. Dein Kind verschwindet. Was machst du? Greifst du zu Telefon und rufst die Polizei an? Oder greifst du zu Dua und sagst, ja Allah, ich kenne keinen Ausweg und du weißt, wo es ist. Und erst dann rufst du Freunde an oder rufst Bekannte an oder rufst die Polizei an und so weiter und so weiter. Nur in Musibe, in Masaib, wie sagt man Musibe? Ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Katastrophe ist direkt übersetzt, aber Katastrophe ist mehr so wie negativ. Wie heißt das? Nicht Hiroshima, das was letztens in Japan passiert ist. Fukushima, ey. Das ist Katastrophe, ey. Was für eine Katastrophe. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn du ein Problem bekommst, verlässt du dich auf Allah oder nicht? Oder zum Beispiel Geld verdienen. Geld verdienen. Wir haben über die Angst gesprochen. Oder die Gottesfürchtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala verspricht dir und sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Derjenige, der Allah aufrecht fürchtet, derjenige, der Allah fürchtet, was wird Allah mit ihm machen? يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Er wird ihn einen Ausweg finden. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Und er wird ihn versorgen, Rizq, Versorgung geben, von wo es überhaupt nicht erwartet hat. Verlässt du dich auf Allah bei dieser Sache oder nicht? Und sagst, Allah, ich werde das tun, was Allah mir befohlen hat. Und ich werde mich fernhalten von dem, was Allah mir verbietet. Und Allah wird mir immer einen Ausweg finden aus meinen Problemen. Immer öffnet sich eine Tür, die Allah dir öffnet, der Barakatallah, und du kommst aus dem Problem raus. Und er wird dich versorgen. Du hast es gar nicht erwartet. Verlässt du dich jetzt auf Allah subhanahu wa ta'ala richtig? Bei dieser Sache, bei seinem Versprechen, oder lässt du deine Beziehungen spielen? Du gerätst in ein Problem. Was machst du als erstes? Sagst du, ja Allah, die Leute haben mich besiegt. Oder, ja Allah, ich bin machtlos. Ich kenne den Ausweg nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder rufst du deine Freundin und sagst, Assalamu alaikum Bruder, wie geht's? Ich habe ein Problem, bla bla bla. Wo ist Allah? Hast du Allah vergessen? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Was sagt Umar radiallahu anhu? Würdet ihr euch richtig auf Allah verlassen, so wie sich das gehört hat, würdet ihr wie diese kleinen Vögel sein, wie diese kleinen Spatzen. Sie geht raus mit leerem Magen in der Früh und am Abend kommt sie mit einem vollen Magen. Wenn du dich richtig auf Allah verlassen würdest, würde das gleiche auch mit dir passieren. Du würdest nicht, ein Muslim hat keine Angst vor, ein Muslim hat keine Angst, dass er vor Hunger stirbt. Das ist unmöglich, dass ein Muslim davor Angst hat. Ein Muslim hat keine Angst, dass er, keine Ahnung, dass ihm irgendwas passieren wird. Ein Muslim hat keine Angst vor solchen Sachen. Weil diese Sachen entscheidet Allah einzig und alleine. Tod, Leben und so weiter. Hast du Angst vor dem Tod? Wenn Allah will, dass der Tod kommt, wird es niemanden geben, der dich davor bewahren kann. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn Allah will, dass du lebst, dann soll sich die ganze Welt versammeln. Alle mit ihren, die Kuffar, die Tawagid, die Amerikaner, mit ihren Helfern aus den muslimischen Ländern. Zusammen sollen sie sich, und sie sollen noch die Djinn rufen, wenn sie wollen. Und sie sollen auch den Papst rufen. Sie sollen jeden rufen, den sie wollen. Wenn Allah nicht will, dass dir etwas zustoßt, dann kann dir auch nicht zustoßen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Über diese Sachen muss man viel nachdenken, Wallah. Wir leben in einer Maschine. Hier in Europa leben wir in einer Maschine. Wir rennen der Dunja nach, ständig. Wir haben nicht einmal Zeit, dass wir uns hinsetzen und dass wir ein bisschen überlegen, wie ist unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Haben wir Angst vor Allah so, wie es sich gehört? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah, yani haqqa tuqati, mit einer echten Furcht, ja? Mit einer echten Angst, mit einer Angst, die Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, dass du ihn so fürchtest. Ja? Du sagst, ich habe Angst vor Allah, begehst aber Sünden nicht unabsichtlich. Wir reden nicht von unabsichtlicher Sünde begehen. Wenn du etwas unabsichtlich gemacht hast, Allah wird dir das verzeihen. Ja? Aber du begehst eine Sünde absichtlich. Absichtlich, du weißt, es ist Haram. Ja? Wie zum Beispiel hier in Europa das Gesetz. Ja? Wenn du mit einem Menschen streitest auf der Straße und es beginnt zur Schlägerei und du tötest ihn. Ja? Aus Wut, du konntest dich nicht beherrschen oder aus Angst und so weiter, du wirst bestraft. Totschlag. Ja? Aber es ist nicht das gleiche, wie wenn du, wenn du dich hinsetzt und aufschreibst, er kommt von der Arbeit so und so viel, dann geht er hin und du überlegst dir, wie du ihn kalt machst. Ja? Für diesen zweiten Fall, Mord, ist die Strafe viel größer. Ja? Weil du hast dir das, du hast dir einen Plan, du hast es absichtlich gemacht. Genauso ist es wie bei einer Sünde. Du hast eine Sache gemacht, unabsichtlich, oder? Ha? Es ist nicht das gleiche, wie wenn du weißt, es ist eine Sünde und ich stehe vor dir da. Ha? Und du hast jetzt die Wahl, tust du es oder tust du es nicht. Du sagst, du hast Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, aber in diesem Fall, du machst es aber trotzdem. Versteht ihr mich? Was ist das für eine Angst? Dann fürchtest du nicht Allah, so wie es sich gehört. Und Allah befällt dir und sagt, fürchtet Allah, so wie es sich gehört. Hakka tukati. Fürchtet, oh ihr Gläubigen, fürchtet Allah, so wie es sich gehört. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Und stirbt ja nicht, außer als Muslime. Subhanallah. Wie viele Sachen wurden hier erwähnt in dieser Aya? Allah nennt dich ja, oh Gläubiger. Allah bezeugt deinen Glauben, deinen Iman. Ja? Du sagst, ich bin ein Gläubiger. Allah ruft dich, oh du Gläubiger. Dann schauen wir weiter, die anderen sagen, jede ist gefährlicher als die andere. Dann befehlt er dir etwas, Amr, Befehl. Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala von irgendeiner Angst. Welche Angst? Ja? Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala von dem Tod. Ja? Wie viele Menschen haben Allah vergessen? Haben die Angst vor Allah vergessen, damit sie am Leben bleiben können. Ja? Allah sagt ja, fürchte Allah, so wie es sich gehört. Nicht irgendwie, so richtig Allah fürchten, ja? Und stirb nicht außer als Muslim. Ja? Und was macht er? Aus Angst vor den Geschöpfen, ja? Er hat mehr die Geschöpfe, er hat mehr die Menschen und die Kuffar und die Murtadin und Mushrikin, von denen hat er mehr Angst gehabt als vor Allah. Was hat er gemacht? Er hat den Islam verlassen. Dann starb er als Kafir. Keiner kann mir jetzt kommen und sagen, wann ist das denn passiert? Ja Rabbi, ja Rabbi. Die Mehrheit der sogenannten Muslime machen das tagtäglich. Tagtäglich. Wegen Angst vor Kuffar und dem verfluchten Shaitan haben sie was? Haben sie Islam verlassen und starben als Kuffar. Ja? Anstatt dass sie sich auf Allah richtig verlassen. Dass sie sagen, Allah verspricht mir seinen Schutz, der Baraka wa ta'ala. Ja? Allah verspricht mir, wenn Allah dir etwas verspricht, was glaubst du wird passieren? Das, was Allah verspricht, oder wird Allah dich, wa'yazan billah, betrügen? Ja? Allah wollte dich, ja? Allah wollte nur einen Nutzen von dir. Er wollte dich ausnützen. Hat dir etwas versprochen, danach hat er sich nicht dran gehalten. Wer hat so eine Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Niemand außer der schlimmste Kafir, ja? Mel'un, hat so eine Meinung über Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? In tansurullahi yansurkum. Ein Versprechen zum Beispiel. Wenn ihr Allah hilft, wird Allah euch helfen. Allah verspricht dir. Ja? Dann kommst du Allahu Akbar. Wenn ich jetzt diese Da'wah helfe, wenn ich dieser Religion helfe, dann werden die Kuffar alle gegen mich aufstehen. Die werden meinen Namen irgendwo auf irgendeiner schwarzen Liste schreiben. Egal, wo ich mich bewege, die werden mich Die wissen jetzt alles über mich. Sie hören mein Handy ab. Sie hören dies, sie machen das. Allah verspricht dir, er wird dir helfen. Was ist? Warum hast... Mach dir nicht ins Hemd. Allah verspricht dir, er wird dir helfen. Was willst du, Subhanallah? Wieso verlässt du dich nicht auf Allah? Du hilfst Allahs Religion und du verlässt dich auf Allah, er wird dir helfen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tawakkul al-Shar'i. Dieser Tawakkul, der vorgeschrieben wurde, dieses Verlassen auf Allah, das vorgeschrieben wurde, sind drei Sachen. Oder sind aufgebaut auf drei Sachen. An erster Stelle, I'timad ala Allah, i'timaden sadikan haqiqiyan, dass du dich auf Allah ehrlich haqiqiyan bedeutet richtig, wahr, versteht ihr mich? Nicht, dass das irgendwas, dass sie sagen, ja, ich verlasse mich auf Allah, bla bla bla und nichts. Nein, sondern dass dich ein Herz wirklich, wirklich auf Allah verlässt. Du siehst, vor dir ist Feuer, vor dir sind Kuffar. Aber du verlässt dich auf Allah und du gehst einfach nach vorne. Halas, es wird sowieso passieren, das, was Allah will. Kannst du was ändern? Zum Beispiel, du bist im Kampf, im Dschihad. Und vor dir sind Kuffar. Und du bist alleine. Und du weißt, du darfst nicht weglaufen. Weil wenn du wegläufst, hast du Allahs Zorn und hast du Allahs Zorn ausgelöst. Auf deinen, was? Schultern. Auf deinen Schultern hast du es geladen. Allahs Zorn, Allah ist böse auf dich. Was wird denn mit dir wohl passieren, wenn Allah auf dich böse ist? Was erwartet dich denn? Du weißt, vor dir sind alles Kuffar. Und die sind gut bewaffnet. Und du hast, keine Ahnung, du musst nach vorne. Du hast keine andere Wahl. Weglaufen darfst du nicht. Was sagst du? Du sagst, ich verlasse mich auf Allah. Es wird sowieso passieren, das, was Allah will. Und ich strebe nicht, dass ich siege oder dass ich gewinne. Ich strebe danach, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit mir zufrieden ist. Er sagt, mach es und ich mache es. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist so einfach. 1 + 1 = 2. Nicht, naja, wir dürfen uns nicht und wir dürfen das nicht. Und dann kommt diese griechische Philosophie und dies und das und bla bla bla. Jetzt ist plötzlich 1 + 1 nicht mehr 2, sondern es ist irgendwas anderes. 11? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Philosophieren, interpretieren irgendwie. Nein. Allah befiehlt dir, du machst es, verlass dich auf Allah. Es wird sowieso passieren, das, was Allah will. Aber du wirst am Ende was finden? Was erreichen? Allahs Zufriedenheit. Was bedeutet das? Du wirst zufrieden sein. Subhanallah. Zum Beispiel ein Beispiel für die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Für die Sahaba und für die Munafikin, die Heuchler in der Zeit des Propheten. Ihr wisst ja, als der Kampf am Handak war, der Kampfgraben, als die Sahaba einen Kampfgraben um Medina herum gegraben haben, als die Mushrikin aus Mekka gekommen sind. Wie viele waren sie? Circa 10.000 waren die Mushrikin. Als sie gekommen sind, was haben die Munafikin gesagt, als sie diese Kuffar gesehen haben? Sie haben gesagt, das ist nicht das, was Allah uns und sein Prophet versprochen haben. Dass uns die Leute umzingeln. Und jetzt werden sie über den Kampfgraben kommen und unsere Häuser niederbrennen. Uns werden sie töten. Unsere Frauen und Kinder werden sie versklaven. Das hat uns nicht Allah und sein Prophet versprochen. Das haben die Munafikin, die Heuchler, gesagt. Und die gleichen Heuchler in unserer Zeit sagen das auch. Nein, wir dürfen nicht. Wir sind schwach. Gehen wir im Parlament mit denen zusammen. Ja, du willst im Parlament mit den Kuffar zusammen, aber sie haben Voraussetzungen, die verboten sind. Was sollen wir machen? Und die nehmen die Voraussetzungen der Kuffar an und gehen mit ihnen im Parlament. Okay, was, wenn eine Voraussetzung ist, dass du dich von einer Religion lossagst? Nein, sie wollen nicht, dass ich mich von Religion lossage. Sie wollen bloß, dass ich mich von Scharia lossage, von Koran lossage, von Dschihad lossage, von Mujahideen lossage. Nur das wollen sie, sonst gar nichts. Was ist dann noch geblieben von einer Religion, wenn du dich von Scharia lossagst? Wenn sich jemand von Scharia lossagt, was ist er denn? Ein Muslim? Nein, Wallah, ist kein Muslim. Er ist Kafir, hundertprozentig. Sogar 200%. Weil was ist Scharia? Nichts anderes als Koran und Sunna. Allahs Gesetz ist Koran und Sunna. Dein Bismillah, bevor du isst, ist Scharia. Wenn du aus der Toilette rausgehst und sagst, Gufraneke, ist Scharia. Wenn du mit deiner Frau in Bett steigst, Und die Dua sagst, das ist Scharia. Alles ist Scharia. Das Gesetz, was Allah dir offenbart hat. Er hat es gemacht und er hat es offenbart und er wird es beschützen und er wird immer Ansar haben. Er wird was? Helfer dieser Scharia haben. Bis Yomul Qiyamah. Entweder du gehörst zu diesen Ansar oder du gehörst nicht zu diesen Ansar. Wenn du zu diesen Ansar gehörst, die Allah und seinen Propheten helfen, in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit akdamakum, wenn ihr Allah hilft, wird er euch helfen und er wird eure Schritte festmachen. Was bedeutet, was sagen die Mufassirun? Wa yuthabbit akdamakum. Er wird eure Schritte, eure Füße, wird er festigen. Was sagen die Mufassirun? Ha? Die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht damit auf die Probe stellen, dass du aus dem Kampf flüchtest. Allah wird es nicht erlauben. Er wird dich festigen, dass du niemals flüchtest. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abi Darda? Ja, Abi Darda, laufe nicht aus dem Kampf weg. Auch wenn alle deine Freunde getötet werden, und du wirst auch gleich drauf gehen, laufe ja nicht weg. Ja? Wer versteht diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Die es verstehen. Und die es nicht verstehen, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ja? Wallahi, die Koran und Sunna verstehen, glaubt ihr, die interessiert, was die Kuffar in den Medien sprechen? Glaubt ihr, was die Heuchler, die sich bei den Kuffar einschleimen, was sie sagen? Nein, das interessiert sie. Glaubt ihr, dass sie diese Fatawa und Aussagen dieser falschen Ulema, glaubt ihr, das interessiert sie? Nein, Wallah. Nicht die Kuffar, nicht die Munafikin, nicht die bösen Ulema des Shaitans, die Hodjas des verfluchten Shaitans. All das interessiert sie nicht. Sie gehen ihren Weg und halten sich was? An das, was Allah ihnen versprochen hat. Und Allah wird sein Versprechen halten, wenn du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befehlt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verpflichtet dich nicht über das, was du nicht kannst. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah verpflichtet einen Menschen nicht über seine Möglichkeiten. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht auf die Straße gehen und beten. Weil wenn du das machst, irgendwer wird dich mit einem Sniper erwischen auf der Straße. Du musst nicht rausgehen und beten auf der Straße. Wie zum Beispiel die Muslime in der Kommunistenzeit. Was machen sie? Die decken ihre Fenster zu, damit niemand reinsehen kann. Und die einen beten und die anderen tun draußen im Garten, als ob sie irgendwas arbeiten würden und so. Wer betet? Niemand betet von uns. Weil wenn die erwarten, dass du betest, bist du tot. Versteht ihr mich? Oder Sachen, die schlimmer sind als der Tod. Der Tod ist nicht die größte Strafe. Glaubst du mir das? Der Tod ist nicht die größte Strafe bei dem Kuffar. Versteht ihr mich? La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. An erster Stelle, i'timad al-qalb ala Allah subhanahu wa ta'ala i'timaden haqiqiyan sadiqan, dass du dich auf Allah, dass sich dein Herz auf Allah richtig, ehrlich und dass das etwas haqiqi ist, etwas echtes, dass du dich echt auf Allah verlässt. Äußerlich, du kannst sagen, ich verlasse mich auf Allah. Du kannst erzählen, was du willst. Das ist mir auch wurscht, was du erzählst. Aber Allah sieht dein Herz. Allah sieht, was in deinem Herz ist. Verlässt du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Das ist eine Sache, über die wir ständig nachdenken müssen. Wallahi, manche Ulema sagen, wie Hassan al-Basri, eine Stunde nachdenken, dass du nachdenkst über die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Zeichen, ist besser als was? Als dass du Stunden verbringst mit freiwilligen Gebeten oder sonst irgendwas anderes. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Die anderen haben das dann falsch interpretiert und haben sich hingesetzt und haben begonnen zu träumen von irgendwas, bis sie über die Wolken irgendwo gegangen sind, konnten dann nicht mehr zurückkehren. Und sind irgendwo in den Wolken geblieben. Ihr wisst ja, wovon ich spreche. Aber dass du dich und sagst, Allah, verlasse ich mich auf Allah richtig? Ist mein Verlassen auf Allah echt? Ist das echt oder ist das nur Schauspiel? Ich suche Arbeit. Ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich eine Arbeit finden werde. Oder ich werde das finden, was für mich gut ist. Und du gehst. Du findest keine Arbeit. Und sagst, subhanallah, ich habe mich auf Allah verlassen. Ich habe keine Arbeit gefunden. Das ist irgendwie... Nein. Warte, was ist los? La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Du konntest nicht Arbeit suchen, keine Ahnung, ein paar Tage. Nuh alayhi salam konnte 950 Jahre Da'wah machen. Er hat gar nicht daran gedacht, dass er die Da'wah verlässt. Auf keinen Fall. Da'wah verlassen, wer die Da'wah verlässt, der ist verloren. Allah wird ihn nicht mehr schützen. Wer die Da'wah verlässt, Allah wird ihm nicht mehr helfen. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, du willst beschützt werden, du willst, dass Allah dir hilft, arbeite für diese Religion. Allah, keiner wird dir was machen können. Ja? Wenn aber etwas passiert, dann ist das Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala, und du wirst trotzdem zufrieden sein. Du wirst trotzdem zufrieden sein. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Alhamdulillah. Zweite Sache. Al-thiqatu billahi wa i'tiqad anna al-amra kulluhu biyadillah. Al-thiqatu billahi subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet thiqa? Thiqa ist la hawla wa la quwwata illa billah. Aber die höchste Stufe von Vertrauen. Zum Beispiel, wenn jemand ein Rawi, ein Überlieferer, es gibt eine Deraja oder eine Stufe oder eine, wie sagt man das? Ein Grad, ein Rang. Man nennt ihn Thiqa. Zum Beispiel, jemand fragt dich, Hassan al-Basri überliefert, Hassan al-Basri, was ist er? Er ist Thiqa. Er ist vertrauenswürdig, hundertprozentig. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala vertraust, dass du Allah subhanahu wa ta'ala vertraust und dass du hundertprozentig, dass du überzeugt bist, dass alles in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Allah steuert mit alles, mit allem. Da musst du hundertprozentig was? Überzeugt sein. Vertraue, verlass dich auf Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er ist derjenige, der mit den Sachen steuert. Zum Beispiel, ich sage zu dir, Bruder, ich verlasse mich auf dich. Ich kenne dich. Und ich habe eine gute Meinung über dich. Und ich weiß, du wirst mich nicht anlügen. Und ich weiß, du wirst mich nicht betrügen. Ich gebe dir, sagen wir mal, ich gebe dir Geld und sage, geh, kauf mir ein rotes Auto, so und so und so. Und ich verlasse mich auf dich. Und ich verlasse mich echt, ehrlich auf dich, weil ich weiß, du wirst mich nicht betrügen, ich kenne dich. Wer ist besser? Du oder dein Freund oder Allah subhanahu wa ta'ala? Wer verdient es mehr, dass du dich so aufrecht verlässt? Allah subhanahu wa ta'ala oder dein Kumpel? Wer verdient es mehr, dass du dich auf ihn verlässt? Mit ganzem Herzen, dass du überhaupt nicht zweifelst, dass dir irgendein Schaden zugefügt wird. Oder, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dich auf einen Menschen verlassen kannst, wie kannst du dich nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen, der nur das Beste für dir wünscht? Die Menschen sind schwach. Dein guter Freund macht Sünden, die du nicht siehst. In seinen vier Wänden. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah subhanahu wa ta'ala ist aber frei von jedem, was Mängel, von jeder schlechten Sache, subhanahu wa ta'ala. Wie kannst du dann nicht ihm vertrauen oder dich auf ihn verlassen, tabaraka wa ta'ala? Dritte Sache, fi'lul al-asbab al-madhnunu biha oder ma'dhunun biha. Die dritte Sache ist, wenn du dich auf Allah verlässt, dass du das machst, was erlaubt ist, deinerseits. Asbab, Ursachen oder Voraussetzungen, dass du sie erfüllst, wenn du dich auf Allah verlässt. Zum Beispiel, du sagst, ich verlasse mich auf Allah, dass ich nicht vor Hunger sterben werde. Aber du liegst den ganzen Tag im Bett und stehst nicht auf. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dieses Verlassen ist falsch. Du lügst dich selber an. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Dass du dich auf Allah verlässt, bedeutet, du stehst auf. Und du gehst raus. Das, was Allah dir vorgeschrieben hat, wird zu dir kommen. Verstehst du mich? Gibt es nicht so einen Hadith auch mit dem Kamel? Einer von den Sahaben, radiallahu anhu, kam und er stellte sein Kamel vor der Moschee des Propheten und wollte reingehen. Und ihm wurde gesagt, wirst du es nicht anbinden, also das Kamel, das nicht wegläuft. Er sagt, nein, ich verlasse mich auf Allah. Nein, binde es zuerst und dann verlasse dich auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil es ist logisch, dass Kamel weglaufen wird. Es ist logisch. Es ist logisch, natürlich. Jeder, der Kamele kennt, wird wissen, der Kamel wird weggehen. Er wird hier nicht dort warten. Ja? Man muss halt Allah einen Grund geben, oder? Nein, man muss das machen, was in deiner Macht steht. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Weil Allah, subhanahu wa ta'ala, hat auf dieser Welt Gesetze gemacht, die man nicht ändern kann. Die man nicht ändern kann. Ein Äpfel kann nicht in die Luft irgendwo rauffliegen, sondern es fällt vom Baum auf deinen Kopf. Und dann sagst du, ah, wer war das? Newton, barakallahu fikum. Ah, Gravitation. Ping, Apfel auf Kopf. Verstehst du, wie barakallahu fikum? Das sind Gesetze, die kann man nicht ändern. Dass ein Mensch nicht fliegen kann, von Natur aus, das ist ein Gesetz, das man nicht ändern kann. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Derjenige, der es ändert, bei dem haben wir dann ein bisschen Zweifel. Ja? Entweder er ist so ein guter Mu'min, dass es eine Kerama von Allah ist, oder die Djinn tragen ihn, weil er Kufr in ihren Namen gemacht hat und sie helfen ihm bei seinen Sachen. Kann ein Mensch fliegen? Normalerweise nicht. Aber wenn wir hier einen Menschen fliegen sehen, entweder arbeitet er mit dem Shaitan zusammen, oder er ist so ein guter Mu'min, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Kerama gegeben hat. Verstehen Sie mich, barakallahu fikum? Chris Angel sein. Chris Angel, ja, ja. Bei dem kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er ein guter Mu'min ist. Wäre ein guter Mu'min, ein aufrechter Mu'min, dann würde ich sagen, das ist eine Kerama. Ja? Wenn jemand auf dich, sagen wir mal, eröffnet auf dich Dauerfeuer, ja? 30 Schuss auf dich, eröffnet. Was passiert nach den Gesetzen, die wir kennen? Du wirst was? Du wirst durchlöchert. Abdullah Hassan, rahimahullah, sagt, der Krieg in Palästina, er sagt, ich war noch ein Kind. Als ich das gesehen habe, bin ich gleich 10 Jahre älter geworden. Wie die Kuffar auf die Mujahideen schießen. Subhanallah. Ihre Kleidung ist voller Löcher. Aber die haben keinen einzigen Kratzer auf dem Körper. Ja? Das ist eine Sache. Was ist der Grund dafür? Der Iman, die Stärke des Imans. Wenn wir das bei jemand anderen sehen würden, dann würden wir sagen, das ist hundertprozentig der Teufel. Der verfluchte Shaitan. Verstehst du mich, Barakallahu? Das ist jetzt ein anderes Thema, das wir nicht vom Thema ablenken. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, wenn du willst, dass dein Vertrauen oder dein Verlassen auf Allah echt ist, ja? Dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dass sich dein Herz verlässt. Echt. Nicht irgendein Schauspiel, ich verlasse mich auf Allah. Sondern dass du wirklich die Sache überlegst. Zum Beispiel, du willst jetzt irgendwo reisen. Du willst jetzt Hajj machen. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass du mit Bus durch Syrien fährst. Du weißt aber, wie die Regierung in Syrien ist. Das sind Shayatin. Teufelanbeter. Der Präsident und alle seine Soldaten und alle seine Polizisten und alle seine Minister ohne Istisna. Alle. Und wenn wir sagen alle, dann meinen wir auch wirklich alle. Sind Kuffar vom ersten bis letzten. Wir reden jetzt nicht von Volk. Wir reden von der Regierung und die Beschützer der Regierung. Und die Ulema, die Regierung beschützen und unterstützen. Auch. Und du weißt, wenn du jetzt mit dem Bus, zum Beispiel, du willst Hajj machen und du musst durch Syrien. Wenn sie dich als Sunni schnappen, mit Bart, die könnten dich erschießen. Aber du sagst, Allah ruft mich zu Hajj. Und ich habe die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit. Ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden fahren. Weil es ist nicht hundertprozentig, dass sie dich töten. Ist es hundertprozentig, wenn du hundertprozentig sicher bist, oder die überwiegende Meinung ist, dass du getötet wirst, dann ist es überhaupt nicht Pflicht für dich, dass du da reist. Es ist nicht wajib. Es ist aber erlaubt, wenn du möchtest, darfst du. Wenn du drauf gehst, dann gehst du drauf als Shahid, inshallah ta'ala. Aber es ist nicht wajib. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Du musst nicht fahren. Aber wenn du sagst, ich verlasse mich auf Allah und ich gehe jetzt, dann ist das ein echtes Verlassen. Es könnte passieren, dass du getötet wirst, es muss aber nicht passieren. Aber du gehst davon aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das geben, gerade das wirst du von Allah bekommen, was für dich besser ist. Wenn es besser ist für dich, dass du weiterlebst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das geben, dass du noch mehr Ibadah machst und dass du noch mehr Zikr machst und dass du noch mehr Istighfar machst für deine Taten, die du gemacht hast, für deine schlechten Taten, für deine Sünden. Ja, du machst Istighfar und Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich noch am Leben, dass du noch mehr gute Taten machst, damit du deine bösen und schlechten Taten löscht. Dadurch, verstehst du mich, barakallahu fikum? Allah will dich aber bei sich, subhanahu wa ta'ala, einladen als Shahid und will, dass du jetzt im Paradies bist, während deine Brüder noch immer auf dieser Welt hart arbeiten und leiden und inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allah subhanahu wa ta'ala will dich als Shahid bei den anderen Shuhada haben. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ. Freut euch über den Handel, dass ihr mit Allah geschlossen habt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَبْشِرُوا. Freut euch, subhanallah. Ihr habt mit Allah ein, was? Ein gutes Geschäft gemacht, Allahu Akbar. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei dieser Sache gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Dass jemand kommt und sagt, nein, das ist jeder, der fiese Bilillah aus seinem Haus rausgeht. Du gehst fiese Bilillah raus. Was bedeutet fiese Bilillah? Du gehst aus deinem Haus auf Allahs Wege. Du gehst aus deinem Haus raus für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du eine Sache für Allah machst. Egal was diese Sache ist. Wenn sie fiese Bilillah ist und du wirst auf diesem Weg getötet. Oder ein Autounfall und du stirbst. Oder der Flugzeug stürzt ab. Oder die Sefina, also der Schiff, geht runter. Du bist Shahid. Du sagst, ich verlasse jetzt dieses Land. Ich gehe irgendwo in ein islamisches, was heißt islamisches? Es gibt kein islamisches. In ein muslimisches Land gehe ich zu Islam studieren. Ich will Koran und Hadith lernen. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich gehe fi sabilillah. Ein Talibul ilm ist fi sabilillah. Wenn du auf diesem Weg Malaria bekommst und stirbst, bist du ein Shahid. Du sagst, ich mache Hijra. Auf dem Weg schnappen dich die Kuffar und köpfen dich. Du bist Shahid. Du willst in Dschihad gehen zum Beispiel. Du bekommst von der Regierung Reisepass, Visum, Geld für Ticket. Du bekommst Rucksack, gute Schuhe. Und die Regierung sagt dir, Yalla, Bismillah. Du gehst aus dem Haus raus, ein Auto kommt, bumm, und du bist tot. Du bist Shahid. Wallah, Shahid. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Vertraue auf Allah. Verlass dich auf Allah. Allah wird dir das geben, was für dich gut ist. Es gab Leute, subhanallah, als Krieg in Bosnien war. Leute kamen aus Medina, die, zum Beispiel Abu Zubair al-Madani. Dieser Abu Zubair al-Madani, ihr könnt ihn finden in YouTube. Abu Zubair al-Madani kommt nach Bosnien. Er war nicht lange Zeit. Am Flughafen in der Hauptstadt von Bosnien, wer hat ihn getötet? Die Amerikaner haben ihn getötet. Khattab, dieser Daya und Mujahid aus Tschetschenien. Wie war sein Name, haben wir gesagt? Samir bin Salim Aswaylim. Bin Salih Aswaylim. Er ist gegangen in Afghanistan, dann war er in Tadschikistan, dann war er in Tschetschenien, dann war er in Dagestan und dann wieder in Tschetschenien. 15 Jahre ununterbrochen. Allah wollte nicht, dass er stirbt. Hätte er sterben können vor 2001? Hätte er sterben können? Auf keinen Fall. Weil Allah ist der, der entscheidet, wer stirbt und wer lebt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das gleiche gilt auch für uns. Kannst du jetzt sterben? Wenn Allah will, dann stirbst du. Wenn Allah nicht will, dann kannst du nicht sterben. Auch wenn dieses Haus stürzt. Wie oft habt ihr gesehen jetzt zum Beispiel diese ganzen Erdbeben in der Türkei? 5, 10 Tage später, aus den Trümmern, sie holen ein Kind raus. Wie ist das möglich, Allahu Akbar? Wie ist das möglich? Alle Menschen sind gestorben. Hundertprozentig bist du tot. Hundertprozentig in welchem Sinne? In unserem menschlichen Sinne. Aber Allah will nicht, dass dieses Kind stirbt. Und es kann leben. Du sagst, oh, mein Sohn ist hungrig. Er hat den ganzen Tag nichts gegessen. Du musst ihm sofort etwas zu essen geben, sonst stirbt es vor Hunger. Der Kleine ist in den Trümmern. Unter der Erde, subhanallah. Wie in einem Grab. Tagelang. Und er stirbt trotzdem nicht. Allah will es nicht. Allah will nicht, dass er stirbt. Das sind Sachen, verlass dich auf Allah. Mach das, was Allah dir befohlen hat. Und mach diese Asbab. Diese, was haben wir gesagt, Sebab? Gründe, Ursachen, die in deiner Macht stehen. Imam Shafi wurde gefragt, es gibt bei uns Leute, die sitzen nur in der Moschee und sagen, Allah wird uns versorgen. Ach so, sagt Imam Shafi, wenn sie ihre Hand ausstecken, dass jemand ihnen eine Münze gibt, dann sollen sie nichts weitermachen. Die Münze wird sich in Essen verwandeln und dann wird sie in den Mund reinhüpfen und dann sind sie versorgt. Das sind Gesetze, die sind, die Allah subhanahu wa ta'ala auf diese kosmischen Gesetze. Du musst für dieses Geld was? Essen kaufen gehen und dann es essen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist also Falsches auf Allah verlassen. Der Mensch lügt sich selber an. Oder besser gesagt, der ist geisteskrank. Er hat nicht alle Tasten im Schrank. Bist blöd oder was? Du sagst, ich sitze immer in Moschee und okay, ich gebe dir 10 Euro. Schau mir mal, was das ist. Was wirst du jetzt mit diesen 10 Euro machen? Was wirst du jetzt mit diesen 10 Euro machen? Wenn du dich auf diese Art, diese falsche Art, auf Allah verlässt, dann wird sich dieses 10 Euro in Essen verwandeln und dein Brathändel wird vor dir stehen und du wirst... Nein! Sondern du wirst aufstehen und es... Versteht sie nicht, Barakallahu fikum? Wieso hast du dann nicht am Anfang gedacht? Du betrügst dich selber. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir sind nicht fertig mit dem Thema. Allahu Akbar. Ja? Unsere Zeit ist vorbei, aber es gab noch eine wichtige Sache, die ich erwähnen wollte. Na. Al-Muhim, wir haben vorhin gesagt, also kurz gefasst, Tawakkul gibt es 3 Arten. Der eine Tawakkul, oder sich auf Allah verlassen, ist Ibadah, ist Gottesdienst. Wenn du es machst, dann machst du eine Ibadah. Dass du dich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, bei Sachen, bei denen nur er subhanahu wa ta'ala die Entscheidungen trifft, in dem Sinne, oder nur er kann dir das geben, wobei du dich auf ihn subhanahu wa ta'ala verlassen hast. Nur er kann dir das geben. Du verlässt dich auf Allah, dass du gesund wirst oder dass dein Kind gesund wird und so weiter und so weiter. Dann gibt es die zweite Art von Ibadah, sie ist Schirk. Wer sie macht, der ist ein Kafir, ein Muschrik, ein Götzendiener. Dass du dich auf jemand anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala verlässt bei Sachen, die nur Allah dir subhanahu wa ta'ala geben kann. Dass du sagst, ich verlasse mich auf diesen Arzt, er wird mein Kind heilen. Oder er wird meine Krankheit heilen. Du verlässt dich auf diesen Menschen, so wie du dich nur auf Allah verlassen darfst. Das ist Schirk. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Denkst darüber nach. Es gibt unzählig viele Beispiele. Unzählig viele. Eure Aufgabe ist jetzt, dass ihr nachdenkt. Wenn ich mich auf Allah verlasse bei dieser und dieser Sache, dann ist das Ibadah. Wenn ich mich auf jemand anderen verlasse in dieser Sache, dann ist das Schirk. 2 Sachen. Und die dritte Art von Tawakkul oder sich auf jemanden verlassen, ist im menschlichen Sinne. Zum Beispiel, ich verlasse mich auf dich, dass du um 5 Uhr oder um 7 Uhr zum Vortrag kommen wirst. Zum Beispiel. Ich verlasse mich auf euch, dass ihr am Dienstag um 7 Uhr zum Vortrag erscheint. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und ich kann mich in dieser Sache auf euch verlassen. Inshallah ta'ala. Und eine dritte Sache ist, von Tawakkul kommt At-Tawkil. Tawkil ist wie Wakala, Vollmacht. Das ist auch eine Sache des Vertrauens. Zum Beispiel, ich sage dir, ich vertraue dir diese Sache an. Ich vertraue dir diese Sache an oder ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue auf dich, dass du das und das machen wirst. Zum Beispiel, wie bei zum Beispiel Heirat. Du sagst deinem Vater, meine Tochter, ich bevollmächtige dich, dass du meine Tochter verheiraten darfst. Palas, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Du darfst sie verheiraten mit dem du willst, ich vertraue dir doch schon. Oder du sagst es zu deinem Bruder, du sagst schon, ich muss eine Reise machen, meine Töchter sind da. Wenn jemand meine Töchter heiraten will, dann vertraue ich meine Töchter wem? Dir an. Ich vertraue dir, du wirst schon einen guten Mann für sie finden. Wenn einer kommt, dann ich vertraue sie dir an. Verstehst du mich? Das sind Sachen im weltlichen Sinne, im menschlichen Sinne. Und die sind natürlich erlaubt. Aber Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala, Entscheidungen, die Allah subhanahu wa ta'ala trifft, ob sie jetzt einen guten Mann heiraten wird, weil wir wissen ja nicht, was in seinem Herzen ist. Du sagst, Allah, ich verlasse mich auf Allah subhanahu wa ta'ala und ich gebe sie diesen einen Bruder. Ein Bruder ist gekommen, Assalamu alaikum, ich will deine Tochter heiraten. Und du kennst sie nicht so gut. Bittest Istihara, sagen wir mal, 2 Rekka, und sagst, ja Allah, ich verlasse mich auf dich, dass dieser Mann der Richtige ist für meine Tochter. Ich frage sie, ob sie will, wenn sie sagt ja, dann verheirate ich sie mit ihm. Wenn sie sagt nein, dann sage ich ihm, Bruder, tut mir leid, Masalama. Allah sucht dir eine andere, Allah. Wenn sie nicht will, kannst du sie zwingen? Aywa, Barakallahu fikum. Also Alhamdulillah, dass wir nicht wieder zu diesem Thema zurückkommen. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns, dass wir uns auf ihn verlassen. Also wenn jemand kommt und sagt, Tawakkul ist dies, Tawakkul ist wajib, Tawakkul ist Pflicht und Tawakkul ist einer der wichtigsten Fundamente deines Glaubens. Wer das Verlassen auf Allah nicht hat, sein Leben wird wallahi zur Hölle werden auf dieser Welt. Er wird vor jeder Sache, er wird sich vor alles fürchten, er wird unsicher sein. Soll ich es machen? Ich mach's nicht, ich mach's doch. Er wird durchdrehen. Habt ihr so ein Gefühl? Soll ich es kaufen, soll ich es nicht kaufen, soll ich machen, soll ich nicht machen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Ha? Wer? Das ist nur, weil du Tawakkul nicht, weil du dieses Verlassen auf Allah nicht, verlass dich auf Allah und mach es. Halas. Das, was in deiner Macht steht, mach es. Allah wird sich um den Rest kümmern, tabarak wa ta'ala. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Das ist Glauben eines Muslims. Ha? Allah ruft dich, dass du irgendeine Pflicht verrichtest. Soll ich es machen, soll ich es nicht? Mach's, Allahu Akbar. Ha? In Namen Allah, si Allah, Bismillah. Ha? Mach das, was in deiner Macht steht. Für den Rest wird sich Allah subhanahu wa ta'ala kümmern. Ha? Wegen diesem Tawakkul die Leute immer hin und her, weil sie das nicht verstanden haben. Allah befehlt dir und sagt, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Verlasst euch auf Allah. Wenn ihr Mu'minin seid, Allah befehlt ihr und sagt, verlasst euch auf Allah, wenn ihr Gläubige seid, wenn ihr Mu'minin seid. Allah befehlt ihr. Das bedeutet, verlasst dich auf Allah und mach das, was in deiner Macht steht. Für den Rest wird Allah subhanahu wa ta'ala sich kümmern. Das ist Alhamdulillah sowas von klar und deutlich. Wir brauchen niemanden, der uns jetzt kommt und sagt, ja, aber du musst dies, ja, aber dieses Aber immer. Mit dem sie die ganze Religion zerstört haben. Ja, aber, ja, aber. Nein. Allah hat das Gesetz offenbart. Allah hat Koran und Sunnah offenbart. Mach das, was dir Allah und sein Prophet befehlen. Verlass dich auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallahi, du wirst am Ende glücklich sein. Und du wirst zufrieden sein. Und deine Feinde werden unter deinen Füßen sein, inshallah ta'ala. Alas, barakallahu fikum. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Flasin për hijabin tënd, jo për zotin jo, asgjë mos ndrysho. Ne të islami ty të mbron, dashurin e Allahu të dhuron. Pasuri për ty është nderi yt, bukuri për ty është morali. Dhe let flasin gjithata për hijabin tënd, jo për zotin jo, asgjë mos ndrysho. Po adhon tit e Allahut posedon, për dunia në shkurti shkatëron.